Ja, herzlich willkommen zu der heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik. Es begann ganz dramatisch, meinen manche meinen, es erinnert sich an das und jenes. Das können wir gleich diskutieren. Im Studio kann ich das heute auch zu meinem Vergnügen diskutieren mit Marc Latif, der heute mit Studiogast ist. Und Hallo Marc. Schönen guten Abend. Genau. Was haben wir gerade gehört? Es ist für manche vielleicht schon in die Ohren gekommen oder in die Gedanken. Es war eine Aufnahme von den Electrical Walks, von den elektromagnetischen Stadtspaziergängen, aufgenommen am 6. Juni 2015, einer der Veranstaltungen im Rahmen von Blurred Edges. Ich war bei der Eröffnung dabei und hatte das Glück, oder das Glück hat es gewollt, dass Christina Kubisch einen Kopfhörer mit hatte, der einen Ausgang hat, einen Audioausgang, den ich dann direkt in das Aufnahmegerät einstöpseln konnte. Und damit bin ich dann durch die Stadt gegangen, durch die Gegend, um die Station, wo die Kopfhörer auszuleihen sind. Das ist auch noch morgen möglich. Morgen ist der letzte Tag von Blurred Edges, dem Festival für aktuelle Musik 2015, 10 Jahre zum 10. Mal. Und es hat begonnen am 5. Juni und endet am 20. Juni, was hiermit nochmal deutlich gesagt wurde. Und die elektromagnetischen Spaziergänge, das war eben die Eröffnung am 6.6. Die Kopfhörer, die speziell präparierten, von Christina Kubisch präparierten Kopfhörer, kann man noch morgen ausleihen in der Hanseplatte, da an der Feldstraße, kennen hoffentlich und wahrscheinlich die meisten. Sonst sich orientieren ist einfach, am besten über die Webseite www.vamh.de oder www.blurrededges.de. Da sind die Infos auch nochmal drauf über die ganzen Veranstaltungen und auch die elektromagnetischen Spaziergänge. Bevor ich jetzt oder wir da mehr dazu sagen und meinen, nochmal ein kleiner Ausschnitt. Jetzt springt es gleich zur nächsten Aufnahme über. Kleiner Moment, jetzt geht's wieder los. Ja, also das war eine Aufnahme, die entstanden ist an dem Samstag, den 4.6. Und zur Erklärung vielleicht, worum geht's da oder was, wie kommt das, kommen die Sounds überhaupt zustande? Die Kopfhörer, die Christina Kubisch 14 an der Zahl zur Verfügung gestellt hat für den Electrical Walk, die sind so präpariert, dass sie die elektromagnetischen Schwingungen in der Umwelt aufnehmen. Und sie hat dann in Vorbereitung dieser Installation, sie nennt es sogar Komposition oder nicht sogar, sie nennt es Komposition, hat sie einen Weg rausgesucht und vorgeschlagen für diejenigen, die sich diese Kopfhörer ausleihen, durch das Schanzenviertel, also es geht von Hanseplatte los und dann über die Feldstraße in das neue, die Rindermarkthalle und dann zu dem Bunker und dann geht es wieder nördlich und so weiter. Das kann man alles nachgucken auf der jeweiligen, da gibt es auch so ein Info-Faltblatt, wo der genaue Walk also eingezeichnet ist. Den bekommt man, wenn man dann einen Kopfhörer ausleihen möchte in der Hanseplatte für ein Pfand, na logisch, weil diese Kopfhörer sind extra dafür produziert worden und müssen einmal wieder aufgeladen werden. Die haben also einen eigenen Verstärker in sich und eben diese Rezeptoren, die diese elektromagnetischen Schwingungen aufnehmen und dann verstärken, so stark verstärken, dass sie dann eben gut hörbar sind. Und da hören wir gleich nochmal wieder rein. Ja, genau. Ich denke, wir sprechen auch mal darüber, was wir da hören. Ja. Das ist ja auch der Sinn der Sendung und der Sinn des Aufenthalts hier im Studio. Auf jeden Fall. Ich höre es zum ersten Mal, wenn ich ehrlich bin, diese Art. Nicht diese Art, sondern dieses Stück. Dieses Stück höre ich zum ersten Mal. Ja, ich habe es jetzt nicht so aufgeschrieben, dass ich notiert habe, wo ich das genau aufgenommen habe. Also ist es denn ein Zufallsprodukt oder ist es etwas, was durchkomponiert ist, auf gut Deutsch? Irgendwie, ja, also ganz Zufall ist es nicht, weil eben sie sich schon spezielle Orte ausgesucht hat, die sie auch vorschlägt, wo okay. eben was besonders zu hören ist. Okay. Aber Zufall ist es insofern schon auch, weil ich habe festgestellt, also das war auch ganz witzig, die Situation dann da bei diesem Electrical Walk, weil das war die Eröffnung und alle 14 Kopfhörer waren weg. Und wir okay. gingen so als Gruppe mit Kopfhörern Samstagnachmittag, es war schönes Wetter, brechend voll, der Flohmarkt war da und wir liefen da irgendwie ja schon ein bisschen wie Außerirdische durch die Gegend, die jetzt irgendwie was da recherchieren. Und Soundscaper. Genau, man konnte sich auch richtig drauf einlassen. So. Also zumindest mir ging das so, dass ich dachte, okay, ich habe jetzt diese Ding da am Ohr und jetzt verhalte ich mich so, als würde ich hier was untersuchen und habe das dann auch gemacht. Und das meinte ich mit Zufall, dass es, also du drehst dich ein bisschen und ja. dann hörst du was anderes. Ah, wirklich, es ändert sich stark. Ja. Okay. Ja, aber ich dachte erst, dass die Kopfhörer das selber produzieren, also dass es im Prinzip völlig egal ist, wo man ist. Also, das nein, nein, das ist kein Fake. Pegel. Das ist wirklich kein Fake. Man macht sich ja immer Gedanken über Fakes. Es wird immer so viel versprochen und am Ende ist es dann doch, ach, naja, schon alles drin, schon fertig. Gut, worüber sie hat ja dann um fünf war es, dann auch noch eine Präsentation, also eine Lecture oder so einen kleinen Vortrag gehalten über das, über ihr Projekt, speziell über diese Kopfhörer. Und da kam das auch ein bisschen zur Sprache. Irgendwo ist ja da eine Entscheidung, welche Frequenzen werden wahrgenommen und verstärkt. So. Ja. Darüber hat sie dann nichts Genaueres gesagt. Das ist ja auch ein bisschen so ihr Betriebsgeheimnis. Die Blackbox. Genau. Mhm. Aber also mir ist dann aufgefallen, gut, man läuft ja so an der Straße längs und das sind zum Beispiel die Verteilerkästen für irgendwelche Telefongeschichten. Ja. Und da hört man was. Man hört, dass der Sound anders wird. Oder ganz extrem war es in der Rindermarkthalle, es gibt diese Security Gates, durch die man rein und raus muss, weil der ja die RFID-Chips irgendwie abgelesen wurden. Genau, was du gekauft hast. Ja, und da hat sie sogar gesagt, man soll da bitte nicht reingehen, weil das kann diese Kopfhörer zerstören. Okay. Weil da so viel Schwingung drauf ist, die da rausgeht. Klingt interessant. Also, mein Gott, wie teuer ist ein Kopfhörer? Das muss ja ein Vermögen kosten. Ich weiß es gar nicht. Sie hat auch vor, die jetzt so ein bisschen praktisch nicht in Serie, aber mehr davon zu produzieren, sodass sie die auch verkaufen kann. Ist ja wie ein Mikrofon im Prinzip, also auf einer anderen Ebene im Endeffekt. Ja, und wie kommen Stimmen dadurch? Also wie klingen Stimmen? Kann man das irgendwie noch einordnen oder ist das dann völlig, weil es ist ja auch irgendeine Schwingung. Das alles sind ja Schwingungen. Also. Ja, aber Stimmen kommen praktisch gar nicht durch. Also es sei denn, schreit dich jemand an. So. Ja, okay. Und das hört man auch noch. Ja gut, es sind zwar geschlossene Kopfhörer, aber wir haben ja jetzt auch geschlossene Kopfhörer, wenn du laut. Ich höre dich. Übers Mikro, ja. Okay. Nee, klar, ich verstehe. Ja, ja spannend. Warum nicht? Habe ich nicht, und ist vorbei? Nee, läuft noch. Nee, kann man das noch ausleihen. Was man da als Pfand hinterlegt, ist Personalausweis. Gut, das fällt manchen vielleicht ein bisschen schwerer, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Sind noch alle da? Ich hoffe, das war auch eine Sorge von ihr. Das glaube ich. Und ganz interessant klangen auch so Geldautomaten. Und Handys? Wie klingen Handys? Weil die müssen ja abgehen wie Wahnsinn. Ja, da scheint es Unterschiede zu geben. Also, dass diese neuen Smartphones, dass die relativ laut sind. Also, nichts kommt drauf an. Die wählen sich ja immer ein. Dann hört man dieses Typische, was man auch... Über einen Lautsprecher nämlich manchmal, so dieses Pfeifen. Also. Oder diese Klickerdrucken. Ja, genau. Und so. Total nervig. Und sonst, ja gut. Also, die sind im Verhältnis zu manchem, was wo man dran vorbeiläuft, sind die gar nicht so stark. Das ist, glaube ich, so eine Illusion, die man immer so ein bisschen hat. Und was ist Herzschritt? Wie hast du einen Herzschrittmacher gehört? Wie geht das? Nee, habe ich nicht gehört. Oh, bestimmt ganz schrecklich leise. Ich glaube auch, ja. Ja, kommt nichts raus. Die sind ja auch über Kabel aktiv. Was gibt es noch für Sachen? Plomben oder so? Na, das ist Quatsch. Naja, nee, aber zum Beispiel so Neonbeleuchtung. Ja, okay. Die haben manchmal auch, wenn die dann irgendwie so mehrere gleichzeitig ein bisschen weiter weg, dann überlagert sich was. So. Neonröhren, ja. Das also da gibt es einiges so, was man so normalerweise gar nicht so wahrnimmt. Gut. Faszinierend. Lässt noch einen laufen davon? Oder? Ja, ich lasse noch einen laufen. Sehr gut. Guck mal. Ja, man hört das auch auf der Aufnahme. Zum Teil war mir dann nicht so ganz klar. Gut, das Aufnahmegerät hat zwar eine Aufnahmeautomatik, aber manchmal war es dann schon ganz schön laut. So. Mhm. Und dann bin ich so eine Stufe runter und dann wurde das leiser. Ne? Mhm. Wenn man Festplatten, also alte Festplatten in alten Rechnern hat, die haben auch so einen Klang. Kennst du das? Auf Audiokarten, wenn es noch richtig alt ist. So. Also wenn man das ganz laut macht, wird das dann auch sowas. Ah, okay. Das ist ganz interessant. Mhm. Mit Realton gemischt. Genau, wir hören uns und die Hörerinnen hören alles, sozusagen. Christina Kubitsch. Genau. Wahnsinn. Und da, was ich gerade reingebracht habe, das ist der Plan zum Beispiel von diesem, von diesem Electrical Walk. Also der, nochmal konkret, es geht los da in der Marktstraße, in der Hanseplatte. Denn die zweite Station ist Neuer Kamp. Das ist da bei der Tankstelle neben der Rindermarkthalle. Dann die Rindermarkthalle, dann da rein in die Rindermarkthalle. Verschiedene Positionen da eingezeichnet in der Karte. Und dann geht es zurück zur Heiligengeistfeld, Feldstraße, Marktstraße, Vorwerkstraße, Flora-Neumann-Straße, Ecke Karolinenstraße. Eine Station ist praktisch kurz vor, wo eine namhafte Werbeagentur da sitzt. Und die Sounds, die da rauskamen, das ist natürlich die Frage, woher sowas kommt. Zum Teil das ist dann auch nicht so klar. Bei Geldautomaten, okay, da ist irgendwas am Laufen und abchecken. Aber bei so Hallen, wo irgendwelche Computer drin sind, ist dann die Computer oder was ist es denn? Ja, schwer zu sagen. Also schon gesagt, ich habe diese Erfahrung gemacht mit alten Festplatten, aber so hochfrequent habe ich noch nie was abgetastet. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber es sieht auch einen schönen langen Weg aus auf jeden Fall. Sehr gesund, um es mal so zu sagen. Wow, ja, das geht ja eine Stunde oder wie lange? Ja, der Weg geht, aber wir hatten da bei dem ersten Weg den abgekürzt, weil es war auch dann so ein bisschen das Problem. Sie machte ja da kurz danach diese Lecture, ja, okay, oder die Präsentation, die VMH-Präsentation in dem Raum, in dem Bunker in der Feldstraße, dem Raum von Resonanz, Ensemble Resonanz. Und das musste vorbereitet werden und so. Und deshalb war die Zeit so ein bisschen knapp. Wir endeten dann da in der Flora-Neumann-Straße. Das war eben vor dieser Werbeagentur. Dessen Namen ich nicht kenne. Ist relativ bekannt, kennt aber keiner. Ich mache jetzt hier keine Werbung. Ich auch nicht. Habe ich noch nie gehört. Und das Witzige war, dass es da so ein bisschen so, ja, wie so aufgedrehter Elektro klang. So. Das ist das Wi-Fi oder sowas. Wie kann gut das sein, ja. Das Wi-Fi von wem auch immer. Ja. Okay, soweit vielleicht zu dem. Ich wollte ja so einige Tracks von Aufnahmen einspielen, die ich innerhalb des Blurred Edges Festivals aufgenommen habe. Das nächste ist, glaube ich, ich spiele es erstmal an. Was Überraschung. Ist, was wir da hören, das wird sich dann... Kann man raten hinterher. Mal sehen. Ich spiele es einfach mal an. Okay, da ist noch das Alte, jetzt aber was Neues. Also man hört schon, dass es irgendwo draußen oder drin und draußen ist. Eine Gitarre? Nein. Nein. Okay. Eine Folie. Ja, im gewissen Sinn. Eine Riesenfolie. Nee, sie ist gar nicht so groß. Okay. Eine Schallplatte, mein Gott. Nein, das ist natürlich ein bisschen sehr einfach, ne? Nein. Aber... Ich bin nah dran. Ich bin nah dran, ja. Klingt also entweder, das ist ein Band. Da bist du jetzt schon näher dran, ja. Das ist dann so richtig, wird so richtig massiert. Mhm. Sag nicht, dass es eine Geige ist mit so einem Bogen, der ein Turmband ist. Man hätte das auch so machen können, ja, das stimmt. Aber es ist es nicht. Okay. Okay, ich komme nicht drauf. Du musst es irgendwann auflösen. Ja, okay. Also die Veranstaltung hieß St. Matthew Passion Tape. Okay. St. Matthew Tape ist schon mal Passion gut. Tape. Ist das heute Abend oder ist das heute Abend? Nochmal? Nein, das war am 7. Juni. Das war am 7. Juni. Okay, aber irgendwas war heute noch mit irgendwie. Ah nee, das ist Quatsch. Ich dachte irgendwie, nee. Heute Abend ist einiges, ja. Ich weiß. Du meinst, glaube ich, Modulation Lab. Meinst du das? Ich meinte das mit Felix Schröder. Ach so, das ist in der Hörbar. In der Hörbar, stimmt, genau. Ja. Da hatte er doch auch irgend so einen englischen Kollegen jetzt dabei. Ich dachte auch, der will mit Bändern arbeiten. Aber Terry Burrows. Sehr gut. Terry Burrows. Burrows. Okay, wir hören gleich mehr. Oh. Das also war jetzt eine Aufnahme von der Konzertperformance von Hans Christian Jänicke für zwei Akteure und präpariertem Kassettenrekorder an säkularem Ort zu säkularer Zeit. Sehr schön. Und der zweite Akteur war Alexander Goretzky aus Oldenburg. Und was haben die da aus dem Tape herausgezogen? Eine Musik Und zwar die Musik, die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Hätte ich erkennen müssen. Also ich war auch ganz gespannt, weil ich hatte vorher diesen Text gelesen und dachte dann, naja, Johann Sebastian Bach, gut. Okay, also ja, kennst du schon. Ist ja nicht gerade so das Seltenste, was man so in Hamburg hört. Und wie wird das denn nun werden, so wenn das jetzt so... Es waren allerdings dann 3 Tapes, die zuerst an der Decke hingen. Und die Bänder hingen praktisch bis auf den Boden. Und die wurden dann so nach... Am Anfang wusste ich nicht, passierte gar nichts, aber dann so bekam die Performance einen gewissen Schwung und da wurde dann gezogen an den Bändern und ja, die Klänge haben wir jetzt gerade gehört. Ja. Interessant. Ich musste an was denken gerade bei so. Ich hatte mal eine Performance von, ich glaube, Raskin-Stichting gesehen und so. Die hatten Kassettenrekorder, so die alten, die Mono-Dinger. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, weißt du, die im Prinzip so 70er. Grundig und so. Grundig, die nur so einen Lautsprecher drauf hatten und dann so eine Kassette reinstecken und fertig. Du konntest halt auch reinsprechen, also wie so eine Mischung. Und die hatten die auch benutzt. Jeder hatte so ein Teil und auch Musik reingepackt. Ich muss aber lügen, was es war. Das kann man natürlich hinterher nicht mehr sagen. Und die hatten die halt geschüttelt die ganze Zeit. Weißt du, die liefen halt und während die liefen, haben sie die geschüttelt. Und dann gab es, weil zu viele waren, also polyphones, so ähnlich natürlich so ein bisschen, weil dieser Sound, der da entsteht durch diese Bewegung, ist natürlich, das ist glaube ich das, was so markant ist bei solchen Sachen. Dieses schnelle über irgendwas rüberrutschen, dann dieses Abfragen da von einer Welle, was auch immer das ist. Egal, was du da nimmst eigentlich im Prinzip. Ne? Und bei dem Schütteln, das hat dann das Tempo verändert? Das Tempo verändert bis hin zu bis zur Sperre, also bis das, weißt du, bis dann das Band völlig aufgerollt ist und dann sich dann verzweifelt durch den Tonkopf da jagt irgendwie. Und dann stehen ja auch solche so ganz schnelle Sachen, so ganz komisch. Zufällig natürlich, aber wenn du es mit mehreren machst, kriegst du natürlich überall irgendwo ein Signal und dadurch wird es natürlich auch interessant. Ah ja. Also schon ein paar Tage her. Ja, ja, klar. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie groß der Erfahrungs- oder Erlebnis hinter Horizont der Hörerin jetzt ist von Tapes. Ja. Wer hat, also ich in meiner, soll ich sagen, frühen Jugend saß ja noch mit dem Spulengerät am Radio und habe irgendwie mir die Popmusik aufgenommen, die gerade irgendwie mir gefallen hat. Und das war immer das ziemliche Fummelkram. Und dann kamen eben danach die Kassettenrekorder, deren Qualität nicht unbedingt besser war, aber sie waren praktischer auf jeden Fall. Ja. Aber Kassetten, das ist, muss man ja, ja gut. Es gibt ja eine Renaissance von Kassetten zurzeit. Also ich sehe das überall. Also viele Leute, die so um die 25 bis, ja, also 25 sind, roundabout, interessiert die Kassette wieder. Einfach aus dem Grund, weil sie ist billig. Es ist günstig zu machen. Ach so, und die gibt es auch noch alles? Es gibt noch alles? Ich glaube, es gibt alles. Oh. Ich meine, es ist ja nichts Schlechtes daran. Ich meine, was ja auch ganz schön ist, dass es so ein vergängliches Medium ist, was ja auch toll ist eigentlich. Ne? Ich glaube, oder umgekehrt. Es verliert immer mehr an Sound, aber für immer. Also man hat es dann sehr lange. Man kann 100 Jahre, irgendwann wird es sehr dumm vielleicht. Ich kenne niemanden, der eine 100 Jahre alte Kassette hat. Ich kann das nicht beurteilen. Das wird auch nicht so einfach. Aber egal. Doch, es gibt es wieder. Das ist aber so eine Geschichte, da bin ich immer so ein bisschen, also die ich auch kenne, aber also ich habe auch Bänder, die sind bestimmt 25 Jahre alt. Und wie klingen die? Ich finde, dass die gar nicht schlechter klingen. Ja, das ist cool. Das ist irgendwie anscheinend irgendwie so eine Legende, die vielleicht wurde die als Gerücht in die Welt gesetzt, um die CD zu featuren oder so. Das wurde mit allen Medien gemacht, jedes Medium. Disketten gehen nicht mehr nach einem Jahr, bla bla bla. Ich hab Disketten von vor 25 Jahren, die funktionieren noch. Ne? Okay. Gar kein Problem. Verrückterweise. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe im Keller noch so einen alten Atari. Da vielleicht gehen die Disketten. Hab ich immer noch. Geht immer noch. Gehen immer noch. Funktioniert noch. Ja, ja, siehst du. Benutzt den noch. Ne? Ja, ja. Also was soll das? Also Kassetten, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, finde ich ein tolles Medium. Also finde ich aus vielerlei Gründen toll. Gute Länge. Man muss umdrehen. Finde ich total gut, dass man da auch mal was machen muss. Also CD läuft so durch. Finde ich eigentlich öde. Aber ist halt so. Kassetten sind großartig. Und klanglich sind sie auch gut, haben gute Bässe. Nicht so gute Höhen, aber ist egal. Und wie kennst du dich so aus in Läden? Stehen da noch so Teile rum? Ich kriege das nur mit im Kontext, in dem ich mich gerade bewege. Da gibt es halt eben so eine gewisse Generation, 25 sage ich immer, das ist auch plus minus, völlig wurscht, die das, auch Berlin ist da wohl ein Vorreiter, eher, schätze ich, als Hamburg. Ich weiß nicht, ob es in der Hand wie so oft und wie so oft. Meistens und immer. Genau, sowas ist halt da Fashion und Jungs. Okay. Ich weiß nicht, ob die Hanseplatte zum Beispiel so Kassetten, aber ich schätze schon, verkauft. Ein bisschen. Ich habe mir jetzt das nicht genau durchgeguckt. Ich habe mich nur neulich gewundert, da gibt es ja so ein im Internet so, das benutze ich oft als, wenn ich irgendwie eine CD habe und ich habe nicht aufgeschrieben, wer dabei ist oder so, dann, wie heißt es nochmal? Es gibt so irgendwie so eine Webseite, die ziemlich genau ist, was das anbelangt. Okay. Auf jeden Fall kann man da auch so CDs verkaufen, die man nicht mehr haben möchte und so weiter. Ah, okay. Funktioniert zwar nie, aber zumindest bei mir nicht. Aber es kann auch an den CDs liegen, die ich da anbiete. Und da habe ich neulich gewundert, weil wir hatten mal, 95 war das, in der damals war das, gab es das Künstlerhaus, was jetzt Friese heißt, das war damals in der Weidenallee. Okay. Und da hatten wir wie hieß es nochmal? Hören und Sehen gemacht. Genau, das war so eine Veranstaltungsreihe mit so, wo die Verbindung zwischen visueller Visualität und also das Sehen in Form von grafischen Notationen, in Form von Installationen und eben auch das Hören so eine Verbindung eingehen sollte. Mhm. Und in dem Zusammenhang hatte ich dann irgendwie so eine Kassette gemacht, die das dokumentieren sollte, so damals halt mit den technischen Möglichkeiten irgendwie mich bemüht, das einigermaßen gut aufzunehmen und mehr oder weniger hat es geklappt und dann irgendwas draus gemacht. Ja. Okay, das sind also so eine Kassette und dann sollte ja auch ein bisschen putzig schön sein oder nicht putzig, sondern überhaupt dokumentieren. So ein kleines Pappschachtel gekauft, wo dann so ein Faltblatt drin ist und Aufkleber. Zwei Kassettenaufkleber, genau. Und das ist also so 96 entstanden. Es ist also schon 20 Jahre her fast. Ja. Und neulich guckte ich da rein und stellte fest, das bietet jemand an. Wow. Als Sammlerobjekt. Ja, das wird wirklich akribisch aufgelistet. Erster Dreck, zweiter Dreck, dritter Dreck. Alles, was da drauf ist. Und ich dachte, das gibt's ja nicht. Ich habe da noch 20, 30, 40 da im Keller liegen. Muss man wieder zu eBay, glaube ich. Also es gibt irgendwie anscheinend, wie du sagst. Ne? Ja, das ist, naja gut, du hast es bei Felix Kubini auch mitbekommen. Der hatte doch auch dann so eine Klasse gemacht, wo am Ende eine Kassette drüber rausgekommen ist. Also auch, das so ein bisschen so in den, ich will das nicht als Mainstream bezeichnen, aber in so einem gewissen Fokus zu rücken halt. Ne? Ja, ich denke, es ist halt einfach so ein eigenes Medium, das eigene Möglichkeiten aufmacht. So es hat ein paar unglaublich gute Vorteile. Und zwar, der Vorteil ist, wenn man zum Beispiel eine Lichtorgel hätte, theoretisch, so habe ich das früher immer gemacht, man hat eine Lichtorgel und bei der kann man den Strom immer rauf und runter drehen, logischerweise. Da gibt es Runterschaltmöglichkeit. Da kann man einen Kassettenrekorder dazwischen schalten und dann kann man den auf super langsam laufen lassen. Das geht zwar voll auf den Motor, die Dinger sind auf jeden Fall nicht selber machen, wenn man das Ding noch garantiert. Auf jeden Fall geht das. Das heißt, man kann die Motoren runterfahren. Das heißt, man kann super langsam und dann Highspeed-mäßig abspielen. Da kann man solchen Quatsch halt mitmachen. Das ist halt, und das ist irre. Das klingt zum Teil wahnsinnig interessant. Mhm. Also damit geht halt eine Menge mehr, was normalerweise mit einem digitalen Medium gar nicht geht. Ja, mit digital geht ja eigentlich gar nichts. Also du kannst eine CD zerkratzen, was bringt das? Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Dass die kaputt ist? Ja, okay. Da kommt nichts mehr raus. Nee, leider. Kommt nichts mehr raus. Ne? Leider. Nee, du kannst digital wahnsinnig viel machen, aber eben immer nur im digitalen Kontext. Ne? Ja, klar. Da kannst du halt viel machen. So habe ich es gemeint. Also das ist praktisch so dieses, was ja eine Zeit lang auch bei Filmen Mode war, dass man da auf den Film rumkratzt oder alles was reinmalt. Oder digital so. Ist es ja alles nicht machbar. Ne? Mm. Deswegen, das ist der große Nachteil der ganzen digitalen Ecke, finde ich nach wie vor. Und ich fand es auch irgendwie, das hatte auch so eine bestimmte Qualität. Ich kann mich noch erinnern, so am Anfang, als ich so mit anderen Musikern zusammenspielte, also so Free Jazz gemacht habe hauptsächlich, da hatten welche immer Kassettenrekorder dabei und die haben einfach aufgenommen. Zack, irgendwie da war, du hast ja gerade gesagt, da war das Mikro eingebaut. Genau. Okay. Du hattest einen Eindruck davon, was da passiert ist. Das war jetzt nicht Hi-Fi und jetzt drehen wir auf und ach schön und so, was weiß ich. Aber eine Skizze hat man da. Ja. Und es war unproblematisch, es ging ratzfatz. Man kann es wieder löschen. Man kann es auch wieder löschen, genau. Und zwar ganz schnell. Ja, deswegen ist es ein starkes Medium, nach wie vor. Und es ist irgendwie schon, es ist billig. Das ist wichtig. Also ja. Man hat selber keine großen, man kann jetzt 100 Stück mal machen von seinem Kram und hat auch gleich ein schönes Objekt. Ne? Und nicht so ein, das ist eben ungewöhnlich auch. Natürlich alles Retro, klar. Aber wie wenn du so ein bisschen so deinen Bekanntenkreis anguckst, haben die denn noch Kassettenrekorder? Ja, die haben alles noch. Ich bin immer wieder überrascht. Also die haben eigentlich, die Medienkompetenz dieser Generation ist unglaublich hoch. Also A, haben sie einen unheimlichen Riesenüberblick, was mich immer schockiert. Irgendwie 30 Jahre Musikgeschichte ganz locker aus der Hüfte. Fast alle, die ich kenne. Und sie haben alle einen Plattenspieler, einen Kassettenrekorder und große Boxen, also und natürlich haben sie einen Laptop und das ist die Kombination, das war's. Okay. Ja, oder ein Handy oder so. Und MD und DAT ist. Ja, MD ist natürlich, das ist so 90er Zwischenstation. Ich kenne Leute, die das haben. Wenn man damit was gemacht hat, braucht man das Medium natürlich noch. Ist auch ganz billig. Ich finde es super. Ich liebe MDs. Finde ich ganz toll. Weil auch das ist genau das, glaube ich, ähnliches Argument wie mit Kassetten. Klar, man kann natürlich nichts dran manipulieren in dem Sinne, aber es ist eben super schnell, super klein. Man hat es dabei. Ich weiß von vielen Leuten aus der Techno-Szene, DJs, die haben ihre Sets damit immer aufgenommen, weil die das eben so gut transportieren konnten. Bevor es solche Field-Recorder gab jetzt. Ne? Diese Harddisks. Die jetzt jeder hat, die auch ganz klein Flash-Recorder. Sind. Genau, die Dinger, die gab es ja nicht. Ne? Vor 15 Jahren waren die ja noch Utopie. Ja, vielleicht gab es auch welche. Die auf Festplatte, glaube ich, gab es welche, aber das waren ziemlich teure Teile. Teuer. Globig und auch irgendwie so ein bisschen anfällig. Genau. Das war immer so riskant. Ja, wir können ja noch mal ein bisschen die St. Matthews Passion anhören. Bin ich bei der dritten schon? Okay, dann gehe ich mal nochmal zu der zweiten. Wir haben uns lange unterhalten. Das war wunderbar. Und, ne? Okay. Warum klappt das jetzt nicht? Ja, es ist jetzt auch so eine neue Technik. Ich sitze hier mit dem iPad. Wir sind zu klein geworden. Gar nicht. Alles wunderbar, aber wunderbar ist auch doch nichts irgendwie so. Mal hören. Okay, das waren dann so ein bisschen eben auch die Straßengeräusche. Ja. Und da hört man wieder die Bänder. Der Eindruck ist vielleicht ein bisschen irritierend in der Hinsicht, weil man, wenn ich das jetzt höre, denke ich, man stellt sich so eine Wahnsinns-Action vor, die da abging. Aber das war bei der Performance eigentlich nicht. Also die war eher so gekennzeichnet von betonter Langsamkeit der beiden Akteure. Also das sieht praktisch so fast wie so in so einem, ja, wie soll ich sagen, so wie so ein sonnambulen Schritt durch die Gegend liefen und dieses Bandchen, das sich herzogen. Ja. Wie wurde das Band abgenommen? Irgendwas muss ja dann irgendwie, das Band muss ja über irgendwas laufen, oder? Ja, also da waren so alte Kassettenrekorder, wie du es vorher beschrieben hast. Und da hatten sie praktisch an der einen Seite, an der Schmalseite, ein Loch reingebohrt oder geschnitten und da wurde das Band so rausgezogen. Ich verstehe. Ja. Der Verstärker war an, der Tonkopf war aktiv und einfach ziehen. Das Ziehen hat bestimmt, wie schnell das da rauskommt. Ja, jetzt verstehe ich es. Und davon eben drei. Und erstaunlich ist eben, ich weiß gar nicht, wie lang jetzt die Dings da ist. Irgendwo ist hier eine Zahl, habe ich hier gerade eine Zahl gelesen. Ein Rezitativ von 3 Meter Länge lässt sich beispielsweise 9-mal über den Arm schlagen und kann in Stücke zerschnitten vom Wind weggeweht werden. Poetisch. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang diese Bänder waren. Da stand ja oft auch was drauf, glaube ich, 90 Meter oder 180. Das kann sein. Ich Ich habe immer auf Minuten geachtet, nie auf die Meter. Ich glaube, das macht beim Film, werden Meter gerechnet, aber bei Kassetten eigentlich eher die Minuten. Ne? Ja, da gab es immer so 30, 45, 90 und 120 gab es auch. Es gab auch 5 Minuten. Gab auch 5. Die Loop-Kassetten, die wichtigsten eigentlich, ja, die jeder haben wollte. Ich hatte mir zwischendurch gedacht, wäre das möglich, wir hören das nochmal, wäre das möglich, dass in der sozusagen Originalgeschwindigkeit rauszuziehen. Ich glaube, das kriegt man nicht hin. Nee, schaffst du nicht. Unmöglich. Mhm. Weil du musst es ja theoretisch dann genau umgekehrt. Also wenn du es wieder normalisieren willst, sozusagen. Ne? Naja, praktisch ein normales Tempo, wie das Band läuft. So. Kannst du vergessen. Das wirst du nie wieder schaffen, glaube ich. Ich glaube, das Problem ist, die Bewegung ist so ungenau, dass du das nie wieder hinkriegst. Also es ist wie ein Ei zerschlagen. Weißt du? Das kriegst du nicht mehr zusammen. Nur so zusammengelegt. Nee, ich dachte, dass praktisch, dass man, das wäre vielleicht so eine Zen-Übung. ein Programm wäre das, glaube ich. Nee, sozusagen, dass man versucht, das Band in dem Tempo rauszuziehen, wie es normal läuft auf der Kassette, auf dem Kassettenrekorder. Die Drehung sozusagen. Die Drehung hinzukriegen. Sodass du irgendwie so die Ahnung von so einer Matthäus-Passion da tatsächlich, also so ist es, glaube ich, für Außenstehende, das ist unhörbar. Ich kann es nicht einordnen. Nee. Ich kenne die Matthäus-Passion natürlich, wer kennt sie nicht? Es klingt auch sehr schnell, wenn ich ehrlich bin. Es wirkt wahnsinnig schnell. Oder wahnsinnig langsam. Eins von beiden. Nee, ist glaube ich schon schnell. Ja? Also auf jeden Fall so absurd, dass man es gar nicht hinkriegt irgendwie. Sie hatten dann auch so die Kassettenrekorder mit rausgenommen, also da neben dem, wie heißt das nochmal, der Raum, das ist da Baustelle 1 in der Arnoldstraße 1, also da. Und daneben ist so eine Autowerkstatt. Und vielleicht, also die ist überdacht, aber offen. Also man kann da rein, da stehen so Gebrauchtwagen, die man auf jeden Fall kaufen möchte oder auch nicht. Und zwischen diesen Gebrauchtwagen ist so eine Vorrichtung. Autofahrer kennen das vielleicht eher oder nur die können das, wie man Reifen, also wenn man Reifenwechsel macht, muss man ja von der Felge runterziehen. Und das ist so ein rundes Ding mit so drei so Stiften, die so raus. Wo du den Reifen drauflegen kannst. Genau. Ne? Und das hatten sie dann mit einbezogen und praktisch um dieses Ding, um diese Scheibe mit den vier Stiften, das Band dann gezogen oder da aufgewickelt. So als Teil der Performance irgendwie. Und da ging es natürlich dann um einen Teil der ein oder zwei Kassettenrekorder, konnte man tragen, also die hatten Batterie, sodass man das da draußen dann auch gehört hat. So, das fing eigentlich im Raum an. Ja, also das war das. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem Projekt, das du vorgestellt hast am 10.06. Ich guck mal, ob ich das jetzt gleich finde. Genau. Was hast du denn aufgenommen? Alles. Alles? Alles. Ja, dann ist ja gut. Ich hab mir Notizen gemacht, was ich überhaupt gespielt habe, damit ich überhaupt noch weiß, was das war. Ach so. Aber ich habe da irgendwas. Alles habe ich nicht gespielt. Du hattest mehr mit, als du gespielt hast. Ich hatte mehr mit, als ich gespielt habe, ja. Ich hatte so 10 Stunden dabei und dachte mir, ja, auch Spaß, was soll's. Ja, okay. Ich wusste etwa, was ich machen wollte, aber genau, ja. Es beginnt auf jeden Fall mit Webern. Genau. Gute Aufnahme. Klingt gut. Naja. Doch, finde ich gut. Ich habe es noch nie so laut gehört. Ich meine, wie schon gesagt, für mich ist es immer neu, das so laut zu hören. Ich habe es halt normalisiert. Oh, okay. Thank you. Das bin ja ich. Das ist immer die Frage. Genau, das bist du. Genau. Wollen wir dich hören oder willst du jetzt bleiben? Nee, du kannst auch, wenn du kannst ja noch was spielen. Ja, genau. Also ich habe jetzt immer die Tracks aufgenommen. Am Anfang ist immer das zu hören, was du gespielt hast und danach dann die Ankündigung sozusagen. Das ist die Ankündigung von dem ersten Was fehlt. Was mache ich hier? Von dem ersten fehlt. Du kannst die jetzt live nach. Was kommt als nächstes? Kommt jetzt das Xenakis-Stück? Ich bin mir gar nicht sicher, was jetzt kommt. Ich lasse mich überraschen. Was hast du denn von Webern da gespielt eigentlich? Das ist mir gar nicht klar. Das ist ein Teil vom Streichquartett Opus 28. Das ist ein ganz altes Ding, 36. Das hatte ich mal, da hatte ich mal die Noten gefunden und dachte ich, wow, das sieht ja irre aus. Okay. Und es ist ein kleines Zwölfton-Ding und finde ich hochinteressant und dachte ich, okay. Und ich kenne das mit einer normalen Besetzung, halt wie man das so kennt, halt Klavier, der ganze Kram. Und das wollte ich halt eben mal elektronisch ausprobieren. Halt. Deswegen habe ich das mal gemacht. Und ich finde es halt vom Sound her interessant. Also ist ja sowieso bei mir so, dass ich, wenn ich so Rekreationen mache, das heißt nämlich, oder eine Adaption oder wie auch immer, ist es ja nicht, dass ich das Stück komplett verändere, sondern die Noten nicht verändere, sondern ich verändere den Klang. Also mich interessiert der gesamte Klang. Das ist das, wo ich denke, da kann man noch was machen, weil viele Stücke hört man sonst nicht. Weil die Leute hören sich solche Musik ja gar nicht mehr an. Also ich kenne kaum Leute, die sich dafür, alle interessieren sich dafür, aber kaum jemand hört es sich an. Das ist halt immer so der Punkt. Und deswegen benutze ich halt elektronische Instrumente, um das in Anführungszeichen wieder so eine Stufe wieder in so einen Fokus zu rücken, weil das auch ein Instrumentarium ist, was viele jetzt mittlerweile in den letzten 30 Jahren auch verstanden haben, weil das an sich ist elektronische Musik auf eine gewisse Art und Weise ja schon angekommen, also denke ich. Nicht alles, aber genau. Naja, Anton Webern hat ja so eine gewisse, soll ich sagen, so eine, also innerhalb der neuen Musik so eine gewisse Sonderstellung, weil er eben so als Wegbereiter der seriellen Musik galt, die dann so nach der Nazi-Zeit in Darmstadt sehr wichtig war. Also in Darmstadt ist praktisch der Ort gewesen, wo das mit Stockhausen und Boulez und vielen anderen diskutiert wurde, ziemlich intensiv, zum Teil ging es da richtig zur Sache, diskutiert wurde, was jetzt, also welche Musik eigentlich jetzt möglich ist oder welche Musik jetzt gemacht werden kann und muss und so weiter. Neben der elektronischen Musik war das eben am Anfang die serielle Musik, so bis in Ende der 50er Jahre. Ist ja, wenn du überlegst, das 36 geschrieben, wie lange es dann gebraucht hat, um in den 50er Jahren anzukommen. Klar, da war der Krieg dazwischen natürlich und so weiter. Da gab es natürlich ganz viele Brüche, aber trotzdem hat die Musik sehr lange gebraucht, um überhaupt diskutiert zu werden, sag ich mal so. Die war ja immer ein Flop, wenn man ganz brutal ist. Naja gut, also Webern war ja ein Schüler von Schönberg und Schönberg ist gleich emigriert in den 33 und Webern ist eben da geblieben, so. Das war dann eben auch ein bisschen ein Grund für den Konflikt zwischen den beiden. Also ich habe mal so Briefe gelesen von Webern, wo er dann schreibt, ja, er ist jetzt ganz begeistert, dass die Wehrmacht so Erfolge hat im Osten. Der gute Deutsche, genau. Und es gibt auch Geschichten, dass er mit irgendwelchen SS-Leuten fröhliche Streichquartette da in Wien zelebriert hat. Und okay. Und er hat eben auch trotzdem in dieser Zeit weiter komponiert und wollte eben praktisch noch die Zwölftonmusik noch perfektionieren oder bis zu einer Spitze treiben. So. Wie weit es jetzt politisch oder sonst wie einen Zusammenhang gab, weiß ich jetzt nicht. Oder würde ich jetzt, das ist jetzt auch vielleicht zu schnell dahin geredet. Auf jeden Fall ist es kompliziert. Ich habe aber mal eine witzige Geschichte, oder witzig, ja, in dem Zusammenhang gibt es eigentlich nichts Witziges, aber das ist schon ein bisschen witzig, weil es gab dann in den 70er oder 80er Jahren, das ist irgendwo im Netz, hatte ich das mal gefunden, die Info, dass angeblich, also Webern hat immer diese Zwölftonstücke an Schönberg geschickt. Schönberg wohnte da schon in Kalifornien. Mm. Und in der Hoffnung, dass die sich weiter darüber musikalisch diskutierend auseinandersetzen. Da gab es dann die Befürchtung von irgendeiner Stelle, ich weiß nicht, ob es die Nazis waren oder andere Geheimdienste, dass in dieser 12. Komposition geheime Baupläne von Atomanlagen enthalten sind. Das ist witzig, aber schön absurd. Ja, wirklich. Okay, also weil die konnten sich einfach nicht erklären, was macht ihr denn? Das ist ja irgendwie. Ja, was wollen die Künstler? Also, ist ja auch alles im gewissen Sinn durchgezählt. Also du kannst sagen, irgendwie gut, das ist die 12. Reihe, die kommt jetzt nicht zweimal vor, identisch, sondern die wird irgendwie Krebs und Umkehrung genau. Und sonst was. Ja. Vorwärts, rückwärts. Und so ist also Webern zu seriellen Musik und zur Bekanntheit gekommen. Das Skurrile ist dann, dass er irgendwie am Ende des Krieges, ich weiß nicht genau, wo er war, hat er eine Zigarette angezündet und das hat irgendjemand mit Schreck erfüllt, einen amerikanischen Soldaten, und der hat ihn erschossen. Also die Geschichte kenne ich nicht, aber die ist also dramatisch. Wirklich, ja. Also er war wohl auch ein bisschen schwieriger Typ, so ganz schön anstrengend und konnte schlecht gelaunt sein. Wie man in dieser Zeit gut gelaunt sein konnte, wüsste ich jetzt auch nicht, aber es ist halt leicht dahingesagt. Auf jeden Fall, so, es wäre interessant gewesen, wie er sich dann nachträglich so auch positioniert hätte. Also ist schön, nicht passiert. Nee, konnte er nicht. Mhm. Er war ja dann tot. Ich habe das nicht ganz so politisch eingeordnet. Ich habe das Stück gefunden und es hat mich umgehauen. Also ich fand es halt so interessant. Ich habe jetzt die Enigma-Geschichte, die kannte ich nicht. Aber ist auch nicht dramatisch. Also ich glaube, auch das ist auch vielleicht auch ein Grund, warum man den nicht oft hört. Also vielleicht sind es auch politische Gründe, dass man den nicht hört. Also kann ich nicht beurteilen, aber es gibt so Makel halt manchmal. Ich habe das jetzt völlig wertfrei erstmal nur gesehen als Komposition. Und ich finde die also wirklich sehr transparent. Und wenn man sich für 12. Musik interessiert, ist er wirklich eine gute Anlaufstelle. Schönberg ist ja nicht so ganz konsequent. Also nicht alles. Es gibt so ein paar Stücke. Gibt so ein paar, klar. Ich sitze auch gerade an so einer Sache, wie ich sitze auch gerade an so einer Schönberg-Geschichte. Aber egal, mir war wichtig, dass das Stück gut ist. Also das ist, ich trenne das auch erstmal gnadenlos. Mhm. Also es kann mich nicht, darf mich nicht beeinflussen. Ja, es gibt so ein legendäres Opus, das ich jetzt nicht im Kopf habe von Webern, wo er praktisch so das so ganz offen komponiert hat. Also es sind viele Pausen drin enthalten. Das ist, glaube ich, so ein Stück von 3 Minuten, relativ kurz. Die sind alle sehr kurz. Und so ganz punktuelle Bling, pom, pom, pom. Ja, aber die Zeitachse, ich finde das immer so irrsinnig, wenn ich das, also gerade, das, da finde ich eben, das auch bei Hindemith und solchen Leuten, wo ich immer denke, Wahnsinn, wann die das gemacht haben. Also das haut mich dann sehr oft um. Denkst du, das kann ja nicht wahr sein. Das gibt schon so lange solche Kadenzen, Progressionen, Abstände, Pausen, komische Rhythmen und sowas. Und warum sind die verschwunden auf eine gewisse Art und Weise? Wie meinst du jetzt verschwunden? Ja, verschwunden so im Allgemeinen, also in meiner Generation vielleicht. Also ich sag mal so, es ist immer eine Frage, aus welchem Blickwinkel man das. Ich sehe es immer aus meiner Generation, die interessiert sich dafür nicht so stark für diese Sache. Du bist da ein paar 3 Tage älter. Ja, ne. Du kommst aus einer klassischen. Naja, was heißt klassische? Also okay. Ich hatte Klavierunterricht irgendwie als Kind, das ist so kleinbürgerliches Mobiliar sozusagen. Im gewissen Sinn, ich will das jetzt gar nicht abtun, aber